Erst alle Anführer der Soldaten, darunter Johanan und Asaja, kamen zusammen mit dem ganzen Volk vom kleinsten bis zum größten zu Jeremia. Zweiter, sie baten den Propheten Jeremia, für sie zu Gott zu beten, weil nur noch wenige Menschen von der einst großen Menge übrig geblieben waren. Dritter, sie wünschten sich, dass Gott ihnen den Weg zeigen würde, den sie gehen sollten, und ihnen die Anweisungen gäbe, die sie ausführen müssten. Vierter, Jeremia antwortete ihnen, dass er für sie beten werde und ihnen alles mitteilen würde, was Gott ihm antwortet, ohne ein einziges Wort zu verschweigen. Fünfter, die Leute versprachen Jeremia, dass Gott ein wahrer Zeuge gegen sie sein solle, falls sie nicht genau nach den Anweisungen handeln würden, die Gott ihnen schickt. Sechster, sie erklärten, dass sie auf Gottes Stimme hören wollten, egal ob die Antwort gut oder schlecht für sie klinge, damit es ihnen in der Zukunft gut gehe. Siebter, nachdem 10 Tage vergangen waren, sprach Gott schließlich wieder zu Jeremia und gab ihm die ersehnte Antwort für das wartende Volk. Achter, Jeremia rief Johanan, die anderen Anführer der Soldaten und das gesamte Volk zu sich, um ihnen die Nachricht Gottes zu verkünden. Neunter, er sagte zu ihnen, dass Gott ihre Bitte gehört habe, die Jeremia ihm im Gebet vorgetragen hatte, nachdem sie ihn darum gebeten hatten. Zehnter, Gott versprach, dass er sie im Land Juda wieder aufbauen und festigen werde, wenn sie dort blieben, weil er Mitleid wegen des vergangenen Unglücks hatte. Elfter, er sagte, dass sie keine Angst vor dem König von Babylon haben müssten, weil er bei ihnen sei, um sie zu retten und vor seiner Gewalt zu schützen. Zwölfter, Gott wollte bewirken, dass der König von Babylon barmherzig mit ihnen umginge, damit er sie in Frieden auf ihrem eigenen Grund und Boden wohnen ließe. 13. Falls sie aber Gottes Befehl ignorierten und sagten, dass sie nicht in diesem Land bleiben wollten, würden sie gegen seinen Willen handeln. 14. Wenn sie dächten, dass sie in Ägypten sicher vor Krieg und Hunger wären und deshalb dorthin ziehen wollten, würden sie eine falsche Entscheidung treffen. 15. Deshalb sollten die Übriggebliebenen von Juda genau hören, was der Gott Israels ihnen zu sagen hatte, bevor sie ihre Reise nach Ägypten begannen. 16. Das Schwert und der Hunger, vor denen sie sich jetzt so sehr fürchteten, würden sie in Ägypten einholen und dort schließlich ihren Tod verursachen. 17. Alle Männer, die unbedingt nach Ägypten ziehen wollten, würden durch Gewalt, Hunger oder Krankheiten sterben, ohne dass auch nur einer von ihnen entkommen könnte. 18. Gott erklärte, dass sein Zorn sie in Ägypten genauso treffen würde wie Jerusalem, so dass sie dort nur noch Verachtung, Fluch und Beschimpfung erleben würden. 19. Jeremia warnte sie noch einmal ausdrücklich im Namen Gottes, dass sie auf keinen Fall nach Ägypten ziehen sollten, und erinnerte sie an seine heutige Warnung. 20. Er warf ihnen vor, dass sie sich selbst belogen hätten, als sie ihn baten, Gott nach seinem Willen zu fragen und versprachen, danach zu handeln. 21. Obwohl Jeremia ihnen die Botschaft Gottes heute klar verkündet hatte, wollten sie immer noch nicht auf die Anweisungen hören, die er ihnen gegeben hatte. 22. Deshalb sollten sie nun wissen, dass sie an dem Ort, an den sie unbedingt ziehen wollten, durch Krieg, Hunger und Krankheiten sterben werden.